Jetzt mal, stopp, der Song ist für dich, denn du bist immer für mich da. Mein Netz am Tapet fängst mich auf, wenn ich versag. Stehst hinter mir, wenn ich klein und traurig bin. Gibst meinem Leben einen Sinn. Frag mich oft, warum hast du mich gewählt? Hat immer wieder der Gedanke gequält. Völlig frei von Talent, Begabung und Gunst. Machst du meine Lieder zur Kunst? Der Song ist für dich, mein Freund, ich stehe oben und wink dir zu. Hast kein Konzert versäumt, gibst Kraft und machst mir Mut. Bist für mich da, wenn ich kein Land mehr sehe. An deiner Seite kann ich im Sturm aufrecht stehen. Ich weiß, es klingt doof, aber ich bereue nun mal nicht, dass ich zu dir gehöre, dass du in meinem Team spielst. In so manchem Moment, als ich kein Land mehr sah, gab's nur noch dich im Genau, das wird mir so langsam klar. Der Song ist für dich, mein Freund, ich stehe oben und wink dir zu. Hast kein Konzert versäumt, gibst Kraft und machst mir Mut. Bist für mich da, wenn ich kein Land mehr seh. An deiner Seite kann ich im Sturm aufrecht stehen. Scheust keine Mühen und hast für mich Zeit Tag und Nacht. Lässt dich dort sehen, wo sich die Leere sonst breit macht. In einer Wüste, kahl und leer aus Stein und Sand, führt mich sicher deine Hand. Der Song ist für dich, mein Freund, ich steh oben und wink dir zu. Hast kein Konzert versäumt, gibst Kraft und machst mir Mut. Bist für mich da, wenn ich kein Land mehr seh. An deiner Seite kann ich im Sturm aufrecht stehen. Der Song ist für dich, mein Freund, ich wink dir zu. Hast kein Konzert versäumt und machst mir Mut. Bist für mich da, wenn ich kein Land mehr seh. An deiner Seite kann ich im Sturm aufrecht stehen. Der Song ist für dich, mein Freund.